Der erhabene Stoff von Friedrich von Schiller. Deine Muse besingt, wie Gott sich der Menschen erbarmte. Aber ist das Poesie, dass er erbärmlich sie fand?